ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnen. Fast schäm ich mich, mit ihnen zu schaffen, zur leckenden Lohe mich wieder zu wandeln, spür ich lockende Lust, sie aufzuzehren, die einst mich gezähmt, statt mit dem blinden Blöd zu vergehen, und wer des göttlichste Götter. Nicht dumm dünkte mich das, bedenken will ich's, wer weiß, was ich tue.